Die Gedankenkontrolle, wie von Orwell beschrieben, wie es im Buch 1984 getrieben ist, schon längst Wirklichkeit, wahre Realität. Dieses Lied jetzt zeigt euch nun, wie das so geht. Was als Mohrenkopf und Negerkuss war jedem bekannt. Heute einfach nur, ich fass es nicht, für Dickmann genannt. Zigeune, welch schlimmes Wort darf man nicht mehr sagen. Mobil ethnische Minderheit heißt das mit Behagen. Asylanten sind Verfolgte, auch wenn's gar nicht stimmt. So wird das Volk jeden Tag auf armen Flüchtling getrimmt. Holocaust ist heute Gesetz und eine Art Religion. Nicht glauben oder abstreiten ist Rebellion. George Orwell wusste schon, mit Sprachenmanipulation kann man Menschen steuern und lenken, den freien Willen beschneiden, beschränken und den Hass der Massen so schüren und geschickt zum Kriege führen. Die wahren Herrscher uns hintergehen. Augen auf, lass dir den Kopf hier nicht verdrehen. Ein Exhibitionist ist ein Erotikdarsteller und eine Schwuchtel ist ein Intellektueller. Eine Hure, die es mit jedem treibt, ist ein emanzipiertes Klasse-Vibe. Moslems sind auch irgendwie Christen, Israelis sind heilig, die's nicht glauben, sind Faschisten. Nationale Volkstreue sind böse Extremisten, mit Lüge und Hetze muss man alle vernichten. Deutschland ist in Fremdeheit seit über 50 Jahren, umerzogen und kontrolliert, niemand soll's erfahren. Informiert durch Bild und Bildschirm, wird heute mit Erfolg verblödet, verarscht, Gehirn gewaschen, unser Volk. George Orwell wusste schon, mit Sprachenmanipulation kann man Menschen steuern und lenken, den freien Willen beschneiden, beschränken und den Hass der Massen so schüren, die geschickt zum Kriege führen, die wahren Herrscher uns hintergehen. Augen auf, lass dir den Kopf hier nicht verdrehen. Ein Schwarzer ist ein Farbiger, Ausländer sind alle Mitbürger. Ein Kinderschänder ist nur ein Kranker, Anarchisten sind harmlose Punker. Nestbeschmutzer sind hier Ehrenbürger, deutsche Soldaten nennt man alle Mörder. Wahrheit verdrehen nennt man Pressefreiheit, Molkau-Paragraphen ist Meinungsfreiheit. Raubtierkapitalismus, soziale Marktwirtschaft, Globalisierung führt uns in die Knechtschaft. Alle Völker dieser Welt wollen für uns nur das Beste, sie bekommen unser Geld und wir kriegen die Rechte. George Orwell wusste schon, mit Sprachenmanipulation kann man Menschen steuern und lenken, den freien Willen beschneiden, beschränken und den Hass der Massen so schüren und geschickt zum Kriege führen, die wahren Herrscher uns hintergehen. Augen auf, lass dir den Kopf hier nicht verdrehen. Ein Mafia-Boss ist ein Geschäftsmann, ihr Leute, und ein Steuerhinterzieher, Wirtschaftsflüchtling heut. Ausländische Straftäter, die gibt es nicht. Man nur immer von Fremdenfeindlichkeit spricht. Und wer gegen Nationale auf der Straße marschiert, mit einer Horde Schläger nennt man couragiert. Wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, was hier passiert, dem hat man schon das Gehirn amputiert. Dem ist nicht mehr zu helfen und er wird bald untergehen. Und er wird sich dann fragen, wie konnte das geschehen? Tja, die Antwort kommt von mir umgehend dann. Hör dir dieses Lied einfach von vorne an. George Orwell wusste schon, mit Sprachenmanipulation kann man Menschen steuern und lenken, den freien Willen beschneiden, beschränken und den Hass der Massen so schüren und geschickt zum Kriege führen. Die wahren Herrscher uns hintergehen. Augen auf, lass dir den Kopf hier nicht verdrehen. Augen auf, lass dir den Kopf hier nicht verdrehen. Augen auf, lass dir den